Über zwei neue Filme wollen wir jetzt sprechen, die in dieser Woche neu in die Kinos kommen. Anke Lewicke wird sie uns vorstellen. Im Mittelpunkt des ersten Films, Frau Lewicke, steht ein Stück Natur, ein Baum, ein Olivenbaum. Den hier sollen die Römer gepflanzt haben, heißt es. Die Römer? Ich weiß es nicht, aber der Baum ist mindestens 2000 Jahre alt. Weißt du, was 2000 Jahre sind? Ich nicht. Ich weiß nur, es sind viele Jahre. Er war mein ganzes Leben hier und hat sich nie verändert. El Olivo, der Olivenbaum, so heißt dieser Film von Issia Boljain. Frau Lewicke, ein Baum ist ein Baum ist ein Baum. Was macht ihn denn interessant für einen Film? Naja, von einem Olivenbaum geht doch immer was sehr Archaisches aus. Und man kann ja auch sagen, dass er so eine Art jahrtausendalter Wächter über das Menschheitsgeschehen ist. Und in diesem Film ist er eigentlich auch Symbol für Entwurzelung. Er selbst wird entwurzelt. Nach 2000 Jahren muss er ab nach Düsseldorf, wo er dann in einem Bürokomplex zur Zierpflanze wird. Und seine Entwurzelung steht natürlich auch für die Entwurzelung Spaniens, wo eben eine Familie ihren Olivenhain verkauft hat, damit auch ihre Tradition abgegeben hat, weil über Jahrzehnte, über ganze Generationen hat diese Familie eben von den Olivenbäumen gelebt. Und die Tochter kann das alles nicht verstehen, weil sie ist mit ihrem Großvater, wie wir eben in der Rückblende gehört haben, groß geworden. Von ihm hat sie eben die Liebe zu den Olivenbäumen. Deshalb fühlt sie sich eben von ihren Eltern jetzt auch entfremdet, weil sie das alles aufgegeben haben. Der Großvater wird immer älter und sie möchte ihn noch einmal glücklich sehen. Deshalb hat sie einen wagemutigen Plan und der Film wird zum Roadmovie quer durch Europa. Der Baum als Symbol für Entwurzelung, sagen Sie, ist das denn dann auch im übertragenen Sinne ein politischer Film? Ich würde sagen, das ist auf alle Fälle ein politischer Film, weil er am Anfang schon sehr gut skizziert, wie in Spanien noch in den 90er Jahren schnelles Geld gemacht werden wollte und wie die Leute alles auf eine Karte gesetzt haben und jetzt leer dastehen. Also da finde ich den Film sehr, sehr, sehr gut gezeichnet. Aber wenn er dann in die Gegenwart geht und wenn dann diese junge Frau, die mittlerweile sehr aufmüpfig ist, ihren Plan umsetzt, dann wird er mir doch so ein bisschen Stereotyp, wenn es dann nach Düsseldorf geht. Deutschland ist dann einfach nur noch, es gibt Polizisten und es gibt eben Umweltaktivisten, die ihr genau helfen. Und ich fühlte mich dann auf einmal so ein bisschen daran erinnert, wie ich in den 80er Jahren noch meine lila gefärbte Latzhose getragen habe und gegen AKWs demonstriert habe. So naiv wird das dann dargestellt in dem Film. Also da hatte ich so den Eindruck, diese Mischung aus politischer Aussage und Wohlfühlkino kriegt der Film nicht ganz so gut hin. Liegt das auch am Drehbuch vielleicht von Paul Leverty, der ja unter anderem auch Drehbücher für Ken Loach geschrieben hat? Nee, das glaube ich eigentlich nicht, weil eigentlich bleibt er sich in diesem Drehbuch selbst treu, weil es geht einfach um die Solidarität mit den sogenannten kleineren Menschen. Und der Film ist ja aus der Perspektive dieser spanischen Familie erzählt. Und es gibt auch diesen Moment der Utopie, der Solidarität, die es bei Ken Loach auch immer gibt. Es geht hier wirklich darum, wie der Film das einfach umgesetzt hat, dass das allzu stereotyp geraten ist. Und dennoch muss ich sagen, hat der Film auch was Sympathisches, weil durch diese Frau auch so ein Bewusstsein reinkommt, dass es doch eine jüngere Generation gibt, der es noch um was anderes geht. Jetzt klinge ich naiver, als der Film es dann ist. Der zweite Film, den Sie uns vorstellen, Frau Lewicke, handelt von einer uralten Geschichte, Tausend und eine Nacht. Der portugiesische Regisseur Miguel Gomes hat bereits zwei Teile verfilmt. Jetzt ist der dritte Teil fertig, der Entzückte. Was ist das denn für ein Mensch, der da so in Wallung gerät, der Entzückte? Ja, das weiß man nicht. Das können ganz viele sein. Es könnte auch vor allen Dingen der Regisseur sein, der sich immer noch entzückend lässt von der Scheherazade, die ihm Geschichten erzählt. Und am Anfang dieses Filmes ist es so, dass wir eigentlich die Geschichte von Scheherazade erzählt bekommen. Sie ist nämlich mittlerweile müde und hat Angst, dass sie bald sterben wird, bald umgebracht wird. Und tagsüber ist sie dann aber eine ganz moderne Frau, geht nackt schwimmen und dann kommt auf einmal der Paddler, der schon 1000 Kinder gezeugt hat. Das ist so ein Blondschopf und das ist ganz amüsant. Da muss man an die blaue Lagune denken. Dann kommt auch so ein bisschen Erotik rein und dann sind wir wieder in der Nacht. Scheherazade erzählt wieder und sie nimmt uns dann mit in die portugiesische chinesische Gegenwart. Und das ist ja das Anliegen von Miguel Gomisch, eine Bestandsaufnahme seiner Heimat zu machen. Und da geht es dann auf einmal um Buchfinkenwettbewerbe. Und wir sehen so Langzeitarbeitslose, die Buchfinken züchten für Sangwettbewerbe. Und diese kleinen Vögel in den Käfigen, das sind natürlich auch Symbole für diese Männer, ja, für die es in Portugal eigentlich gar nichts mehr zu tun gibt. Und Gomisch gelingt es wirklich wieder, so verschiedene Genres aufzugreifen, um sich an der Gegenwart von Portugal abzuarbeiten. Drei Teile, die Trilogie ist vollendet. Was ist das nun? Ist das eine ganz große Märchenerzählung, so ein Epos? Ich würde sagen, dass das ein Epos ist. Das ist das Epos der portugiesischen Wirtschaftskrise. Und es ist ein wunderbar meandernder Film, weil er es einfach schafft, so viele Genres aufzugreifen. Dann ist man wieder im Okzident, dann ist man wieder im Orient, in Bagdad. Und dann denkt man natürlich auch an Bagdad heute. Dann ist man wieder in einem Dokumentarfilm. Und dann lässt er eben diesen ganzen Menschen auch einfach eine unheimliche Würde, wie er diese Menschen, die schon so lange arbeitslos sind, begleitet und zeigt, wie sie trotzdem das Beste aus ihrer Misere machen. Also ich habe so ein Unding von Film eigentlich selten im Kino gesehen. Und ich kann nur sagen, Gomisch ist ein präziser Dokumentarfilmer, der die Wirklichkeit nimmt, mit ihr spielt, überhöht, sie verfremdet, um sie noch wirklicher erscheinen zu lassen. Miguel Gomisch, der entzückte die Trilogie Tausend und eine Nacht. Zwei neue Filme über Olivenbäume und Buchfinken, die jetzt in die Kinos kommen, vorgestellt von Anke Lewicke. Frau Lewicke, Dankeschön. Deutschland.